Kapitel 20 Personalpronomen Übung 1 Beispiel Siehst du das Auto? Nein, ich sehe es nicht. Nein, ich sehe es nicht. Nein, ich sehe es nicht. Und jetzt sie. Siehst du das Auto? Nein, ich sehe es nicht. Verstehst du den Lehrer? Nein, ich verstehe ihn nicht. Brauchst du das Handy? Nein, ich brauche es nicht. Siehst du die Tasche? Nein, ich sehe sie nicht. Kaufst du den Computer? Nein, ich kaufe ihn nicht. Magst du die Suppe? Nein. Ich mag sie nicht. Kennst du das Restaurant? Nein, ich kenne es nicht. Bezahlst du die Getränke? Nein, ich bezahle sie nicht. Trinkst du den Kaffee? Nein, ich trinke ihn nicht. Liest du die Bücher? Nein, ich lese sie nicht.